Also von der Vorstellungsrunde, die wir jetzt hatten, gab es sehr viele Leute, die jetzt gesagt haben, kritische Psychologie ist neu für mich. Das ist überhaupt kein Problem, weil es wird jetzt erstmal sehr wenig um kritische Psychologie gehen, sondern ich möchte mir mit euch angucken, was der Mainstream so macht. Und der Mainstream, ein bisschen wissen wir, was der Mainstream macht, weil manche von uns haben zum Beispiel Psychologie studiert oder studieren das. Aber der Mainstream macht auch immer wieder, lässt sich immer wieder neue Sachen einfallen oder relativ neue Dinge. Ich bin auf einem sehr merkwürdigen Weg dazu gekommen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe versucht, mein Geld unter anderem als Journalist zu verdienen. Ich habe unter anderem dann Beiträge für die Tageszeitung New Welt geschrieben. Und wenn man Journalist ist, möchte man natürlich, dass der Redakteur sich auch interessiert für die Themen, die man so anbietet. Und ein Redakteur, in dessen Rubrik ich geschrieben habe, interessiert sich neuerdings für Technologien, die mir sehr modern vorkommen, die sozusagen sehr neue Technologien sind. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du bei ihm Artikel absetzen möchtest, musst du dich doch mal umgucken, was kann man denn so schreiben? Und dann ist über die Mailingliste für qualitative Sozialforschung ein Call for Papers rumgegangen für den Soziologiekongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der, glaube ich, nächste Woche stattfindet. Und da habe ich gedacht, guck mal an, was die Soziologen so machen, beschäftigen sich mit sozusagen Computertechnologie und mit versuchen, Computer einzusetzen in den Forschungen. Das kam mir erstmal, war mir erstmal sehr suspekt und ich dachte, da kann nichts Vernünftiges bei herauskommen, aber das muss man sich mal genauer angucken. Und dann habe ich gedacht, wo die Soziologie ist, ist die Psychologie nicht weit. Psychologinnen und Psychologen machen bestimmt auch solche Dinge. Und ich werde jetzt versuchen, euch vorzustellen, was ich darüber herausgefunden habe. Ich würde dann versuchen, euch vorzutragen, was ich darüber herausgefunden habe und ganz am Schluss nochmal erklären, also die kritische Psychologie als solche wird nicht vorkommen, aber es wird sozusagen eine kritisch-psychologische Perspektive auf diese Materie einzunehmen und ich versuche ganz am Schluss nochmal zu erklären, was diese Perspektive sein könnte. Ich habe verschiedene Quellen benutzt, einige Fachartikel und unter anderem noch ein Sammelband, der, glaube ich, aus dem letzten Jahr ist, Big Data, das große Versprechen der Allwissenheit, wo also Leute aus unterschiedlichen Bereichen, Journalistinnen, aber auch Fachwissenschaftler, unter anderem Facebook eine eigene Soziologieabteilung, also verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich äußern. Das war für mich ein sehr hilfreiches Buch. Das machen wir erstmal. Achso, bitte. Das wäre eine ganz kurze Frage, vielleicht. Ja, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ich habe am Wochenende in der Jungen Welt einen Artikel gelesen. Genau, das ist die Grundlage für den Vortrag. Der war ganz cool. Also wird es jetzt trotzdem noch spannend für mich sein? Also die wesentliche Grund, die meisten Argumente, die kennst du jetzt schon, wenn du den Artikel gelesen hast. Das Einzige, was neu ist, ist, dass ich versuche, nochmal ein paar Details über die Untersuchungen, die ich dort zitiert habe, die ich im Artikel nicht drin habe, unterzubringen. Aber für dich wird auf jeden Fall sehr viel Wiederholung sein. Wenn du jetzt überlegst, es gibt eine interessante Konkurrenzveranstaltung, dann wäre eine Option zum Beispiel, du gehst zu der Konkurrenzveranstaltung und hörst dir hinterher das Audio an, dann kannst du die Unterschiede abgleichen, das wäre möglich. Aber es stimmt, es ist gibt sehr große Parallelen zwischen dem Artikel. Und das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber. Ja, nee. Ist das so? Der Konkurrenz. Ja, genau. Genau, das ist so, wenn man dann sich überlegt, man kriegt ja kein Geld dafür, dass man jetzt hier einen Vortrag macht, dann überlegt man sich, was hat man schon in der Schublade und dann kann man doch mal dazu was anbieten. Genau. wird man dabei ertappt, dass das eigentlich schon in der Schublade war. Genau. Okay, fangen wir mal an mit einer kleinen Reise in die Vergangenheit. Es gibt ein Zitat. Und ihr werdet gleich wissen, was das Vergangene daran ist. Wenn wir die Kommunikation von Wäschereien in sowjetischen Häfen überwachen könnten, hätten wir gute Hinweise auf das Ein- und Auslaufen russischer U-Boote. Und der Satz ist aus dem Jahr 1982 und ist von einem US-Admiral ausgesprochen worden. Und zitiert hat ihn der kürzlich verstorbene Feuilleton-Chef der FAZ, Frank Schirmacher, der sozusagen sehr rege sich auch mit sozusagen neuen technologischen Fragen in seinen Beiträgen beschäftigt hat. Und er zitiert ihn eben in einem Essay, der heißt Der verwettete Mensch. Und er sagt also, dass hier geht es also um das Filtern von scheinbar belanglosen Informationen, nämlich etwas über sowjetische Wäschereien wissen. Ja, dann kommen wir also an ungeschützte, belanglos erscheinende Informationen und kommen aber auf dem Umweg dadurch an die relevanten Informationen, die uns eigentlich interessieren, das Ein- und Auslaufen sowjetischer U-Boote in den Hafen. Weil man stellt sich vor, die Mannschaft war da, was weiß ich, wochenlang auf dem Boot, dann müssen erstmal die Klamotten alle in die Wäscherei. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Genau, da kommen wir nämlich dann schon dazu, was das ist sozusagen eine Facette von dem, was Big Data ist. Und Big Data, also Schirmachers Interpretation, ursprünglich kommt Big Data aus dem Militär, ist ursprünglich eine militärische Strategie, die jetzt auf die Ökonomie übertragen wird. Und er sagt dann eben, Big Data ist der Inbegriff der neuen Unternehmenskultur und es ist das nächste große Ding von Amazon bis IBM, wird weltweit annonciert und implementiert. Und er sagt also, es ist der Versuch, eine militärische Rationalität in eine kommerzielle und ökonomische Rationalität zu übersetzen und miteinander zu verschmelzen. Und wir haben ja schon mal davon gehört und man kann in dem Big Data Buch auch darüber lesen, zum Beispiel, das steht übrigens jetzt nicht in meinem Junge Weltartikel, zum Beispiel sage ich für den Hinweis, dass wenn er hinterher das abhört, dass er dann immer weiß, wenn die Stellen kommen. Dass zum Beispiel eine Journalistin hat bei Amazon gefragt, welche Informationen hat denn Amazon über mich vorliegen. Und es gibt also tatsächlich ein mehrere Dutzend Seiten umfassendes Dossier über diese Person, also über diesen User. Und da wird dann aus dem Kaufverhalten wird mehreres geschlossen. Also sie ist wahrscheinlich so und so alt, interessiert sich für die und die Themen. Da sie aber auch Kinderbücher kauft und Kinderbücher für Kinder, also sozusagen die für unterschiedliche Altersstufen geeignet sind, hat sie wahrscheinlich mehr als ein Kind des unterschiedlichen Alters sind und wahrscheinlich ein Haustier, weil dann auch noch für bestimmte anderes Equipment. So, also das in ihrem Artikel führt sie das dann auch weiter aus. Das heißt, man kann alleine von den Bestellungen bei Amazon schon relativ viel erschließen auf persönliche Merkmale von den Kundinnen und Kunden. Und mich hat beim Lesen des Artikels erstaunt, dass also das tatsächlich so individuelle Dossiers gibt. Wo dann sozusagen das naheliegende Argument ja immer ist, die Stasi war ein Dreck dagegen, aber Amazon meint, die Stasi meint es nicht gut mit uns und Amazon meint es gut mit uns, denken wir. Oder sagt Amazon auch, dass es gut mit uns meint. So, und jetzt, und das ist ein relativ bekannter, also das ist ein inzwischen Phänomen, was sich rumgesprochen hat, denke ich, teilweise. Und in diesem Bild fehlt aber eine Institution mindestens. Das ist nämlich die angeblich so unabhängige und uneigennützige Institution der Wissenschaften. Jetzt ist die Frage, was machen eigentlich Wissenschaften mit Big Data? Und jetzt gibt es, und das ist auch schon an die Öffentlichkeit getreten, gibt es in den Naturwissenschaften natürlich Anwendungen von Big Data, das heißt in der Erhebung und Analyse großer Datenmengen. Das spielt zum Beispiel eine große Rolle in der Klimaforschung. Und es gibt allerdings auch Anwendungen, die zwar zivile Anwendungen sind, wo man sich aber vorstellen könnte, dass das, wenn man gerade mal Krieg hat, auch eine sehr nützliche Anwendung sein könnte. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, Google Flu Trends. Google Flu Trends ist ein Dienst von Google. Die haben experimentiert damit, dass sie sich gefragt haben, wie kann man eigentlich Grippeepidemien vorhersagen? Und wir versuchen, Grippeepidemien vorherzusagen, indem wir die Suchanfragen analysieren, die in einem Land oder weltweit getätigt werden. Also zum Beispiel Antibiotika oder bestimmte Symptome, oder Leute geben dann so eine Phrase ein, weil sie wissen wollen, was kann man da machen oder so. Und da hat also Google Flu Trends vor einigen Jahren einen spektakulären Vorhersageerfolg erzielt. Da waren sie nämlich besser als die konventionellen Grippebeobachtungszentren. Allerdings ist, was die Genauigkeit angeht, ob Google Flu Trends nun sehr treffsichere Vorhersagen macht oder nicht, ist sehr umstritten. Also es gibt auch Forscher, die dann andere Grippeepidemien sozusagen anführen, die Google nicht korrekt vorhergesagt hat und so. Ich würde mir da selber kein Urteil zutrauen, aber es ist jedenfalls in der Fachwelt umstritten, ob das ein treffsicheres Verfahren ist. Genau, also Suchanfragen wurden eben analysiert von Symptomen und speziell von Medikamenten. So, also das wären ungefähr so Anwendungen in den Naturwissenschaften, und weniger bekannt ist allerdings, dass jetzt auch neuerdings in Sozialwissenschaften und unter anderem in der Soziologie und auch in der Psychologie, wenn man sie denn zu den Sozialwissenschaften zählen möchte, verstärkt über den Einsatz von Big Data diskutiert wird, um menschliches Verhalten zu erforschen. Und das war schon im Jahr 2007, und es wird jetzt nächste Woche auf dem Deutschen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie als der neueste heiße Scheiß diskutiert werden. Aber 2007 haben bereits in der Zeitschrift Sociology zwei britische Soziologen, Mike Savage und Roger Burrows, einen Artikel veröffentlicht, der sehr großes Aufsehen in der Fachwelt erregt hat und wo sie zahlreiche Kontraartikel bekommen haben. Und zwar heißt der Artikel The Coming Crisis of Empirical Sociology, also die kommende Krise der empirischen Soziologie. Und worin besteht diese Krise? Sie besteht darin, sagen die beiden, dass die Wissenschaften ihr Monopol darauf verlieren werden, Daten zu erheben und zu interpretieren, weil an die Stelle der akademischen Institutionen werden also kommerzielle Anbieter treten, wie sie sagen, große kapitalistische Institutionen wie zum Beispiel Telefongesellschaften oder Internetkonzerne, bei denen Daten entweder unmittelbar im Geschäft anfallen oder Daten sozusagen als Nebenprodukt anfallen, aber die man trotzdem weiterverkaufen kann. Und der Vorteil, den diese Institutionen, also diese privaten Institutionen haben, dass sie eben riesige Samples anhäufen, wo der Vergleich zu einer sozusagen gewöhnlichen Fragebogenerhebung, die man so als in der Soziologie zum Beispiel machen könnte, obwohl das da erstmal als große Stichprobe erscheint, dann plötzlich eine lächerlich kleine Stichprobe ist. Also erstmal, sie haben den Vorteil, dass sie riesige Stichproben haben können. Und deswegen glauben sie, dass, wie sie das nennen, die kommerzielle Soziologie dem akademischen Fach den Rang ablaufen werde im 21. Jahrhundert. Und sie sind also erkennbar begeistert von dieser Option. Und sie sagen dann also: Willkommen in der Welt des Wissenskapitalismus, einer Welt, die überflutet von komplexen Prozessen sozialer und kultureller Digitalisierung, einer Welt, in der kommerzielle Mächte vorherrschen, einer Welt, in der wir, die Soziologen, unsere Zuständigkeit für die Untersuchung des Sozialen verlieren, insofern die Erzeugung, Bewegung und Analyse sozialer Daten allgegenwärtig wird. Im Wissenskapitalismus sind Daten eine Ware wie alles andere, mit dem gehandelt und das hergestellt werden kann. Und da, als ich das gelesen habe, habe ich mich schuldbewusst ertappt gefühlt, dass das deswegen, weil das etwas zu tun hat mit einem Thema, mit dem ich mich lange beschäftigt habe und das ich für furchtbar gesellschaftskritisch gehalten habe, weil nämlich diese Idee der Verknüpfung von sozialdemografischen Merkmalen bis hin zu, im englischen Sprachraum gibt es da keine Scheu davon zu reden, von Social Class, also zum Beispiel Verknüpfung von Social Class und Konsumgewohnheiten das ist kommerziell natürlich interessant. Oder Gender, kann man da was rauskriegen? Und von dort hat also diese sogenannte kommerzielle Soziologie wichtige Impulse bezogen. Und eine der ersten, die das gemacht hat, eine ganz, wie ich finde, ganz sehr interessante und herausragende Forscherin, Maria Ruda, gelebt von 1907 bis 2001. Sie ist Hauptautorin der berühmten Marienthal-Studie gewesen. Sie hat aber nach der Marienthal-Studie, als sie ins Exil gehen musste, zuerst nach England, später in die USA, noch sehr viele interessante Dinge gemacht. Unter anderem hat sie aus Geldnot nach dem Zweiten Weltkrieg für einen Möbelkonzern gearbeitet und hat Erhebungen darüber angestellt, aus welchen Milieus oder Klassen welcher Möbelgeschmack bevorzugt wird und wie Leute sich gerne ihre Wohnung einrichten. Und hat man auch festgestellt, dass nicht nur eine Preisfrage ist, natürlich auch eine Frage des Preises dieser Möbel, aber es gibt sozusagen auch ästhetische Verknüpfungen. Und manchen von uns kommt das vielleicht bekannt vor, weil das sind dann genau die Dinge, die auch der französische Soziologe Pierre Bourdieu ab den 60er Jahren gemacht hat, wo er eben nachweisen wollte, wir leben durchaus noch in einer Klassengesellschaft. Er hat das dann ein bisschen komplexer modelliert als seine zeitgenössischen Marxisten. Bourdieu ist dann eher Weberianer gewesen, hat das ein bisschen anders angegangen. Kann man auch kritisieren, aber das wäre jetzt nicht das Thema. Jedenfalls, er wollte nachweisen, dass also in unseren ästhetischen Alltagsentscheidungen, wie richten wir unsere Möbel ein, was sagen wir im Interview, welche Filme wir gerne gucken oder mit welchen Adjektiven beschreiben wir unsere Freundinnen und Freunde, dass es da also systematische Unterschiede gibt nach Einkommen, Bildung, berufliche Tätigkeit etc. Und das mündete dann in die berühmte und, wie ich finde, heute immer noch sehr lesenswerte Untersuchung, die feinen Unterschiede von 1979. Und das letzte Beispiel, was ich noch anführen möchte, und da ist sozusagen die Verknüpfung mit der kommerziellen Soziologie noch klarer, es gibt von 2001 eine ebenfalls sehr lesenswerte Untersuchung von dem Hannoveraner Politikwissenschaftler Michael Fester und seinem Team. Ist ein großes Team gewesen und die haben im Anschluss an Bourdieu auch solche Analysen durchgeführt über politische Einstellungen, ethische Orientierungen und die Gliederung der Gesellschaft. Und sie haben sich dabei auf Milieutypologien gestützt, die ein Marktforschungsinstitut entwickelt hat, nämlich das sogenannte Sinus-Institut, wo die also Clustererhebungen gemacht haben. Was weiß ich, welchen Zusammenhang gibt es zum Beispiel in der sozialen Position, die Leute haben, was sie präferieren, wie sie ihre Beziehungen gestalten, also traditionell, gleichberechtigt oder wie auch immer das dann aufgegliedert wird und zum Beispiel bestimmten Konsumentscheidungen. Dafür interessiert sich Sinus natürlich als Marktforschungsinstitut, aber auch eben für allgemeinere Präferenzen und Trends, die es in der Bevölkerung gibt. Das resultiert dann in so Grafiken, die ich jetzt auch nicht genau erklären kann, aber das sind dann die sogenannten Sinuskartoffeln, wo man dann also diese Milieus irgendwie nach verschiedenen Dimensionen hin abtragen kann, wo man dann sieht, wo sind die eigentlich angesiedelt in der Gesellschaft, oben, Mitte, unten. So, und der Unterschied zwischen dem, aber was Maria Ruda, die übrigens eine Linke auch gewesen ist, Austromarxistin, und Bourdieu und der Gruppe um Fester ist, dass die kommerzielle Soziologie, sie hat natürlich erstmal nicht sie hat sehr viel bescheidenere Erkenntnisansprüche, und sie sind natürlich politisch sind sie völlig neutral, sie interessieren sich für sozusagen der Umsatz muss halt stimmen und vor allem sie machen sich nicht mehr die Mühe, Leute direkt zu befragen, sondern sie versuchen aus dem Internetverhalten, aus der Internethistorie sozusagen Rückschlüsse zu ziehen, welche Werbung am besten man den Leuten auf das Display spielen sollte. Und sie haben allerdings den Vorteil gegenüber Bourdieu, Fester und so, dass sie eine wesentlich größere Datenbasis haben. Also wir reden hier von Tausenden von Usern. Und mit dieser Thematik hat sich unter anderem der publizierende Microsoft-Programmierer Jaron Lanier, oder Lanier, ich weiß nicht, wie man auf Französisch oder Englisch ausspricht, beschäftigt. der übrigens den Buchpreis jetzt letztens bekommen hat, dafür sagt, er lästert dann darüber und sagt, erklärt das so, und nicht ohne Spott, es könnte sein, dass Leute mit buschigen Augenbrauen, die im Herbst lila Giftpilze mögen, dazu neigen, im Frühjahr eine scharfe Soße zu ihrem Kartoffelbrei auszuprobieren. Das könnte sogar von kommerziellem Wert sein. Aber es wird nie einen Grund geben, die hier gefundene Korrelation ausführlich zu erklären. Stattdessen wird der Hersteller einer scharfen Soße automatisch einen Link vor die Nase der Leute mit buschigen Augenbrauen setzen. Und niemand muss je den Grund dafür erfahren. Und angesichts derartiger Vorgehensweisen daran hat sich eine Diskussion entzündet, dass nämlich ein US-Wissenschaftsjournalist Chris Anders hat einen Artikel veröffentlicht, der heißt End of Theory. Also das Ende der Theorie ist gekommen, weil wir können eigentlich alle Fragen, die uns interessieren, heutzutage empirisch lösen, wenn nur die Datenbasis groß genug ist. Warum? Man muss also das ist jetzt Andersens These, man muss keine Hypothesen mehr testen, meint Anderson, wenn man, Zitat, Zahlen einfach in die größten Serverfarmen der Welt füllen kann und darauf warten kann, dass die Algorithmen dort Muster aufspüren, wo die Wissenschaft nicht weiterkommt. Also der Auswertungsprozess findet sozusagen automatisiert statt, deswegen müssen wir weder Hypothesen bilden noch uns selber Gedanken machen. Das ist Andersons These. Allerdings, viele Forscherinnen und Forscher auf dem Gebiet lehnen diese Vorstellung einer Forschung ohne Theorie ab. Warum? Nicht aus irgendwelchen höheren politischen oder ethischen Gründen, gar erkenntnistheoretischen Gründen, sondern es ist extrem unökonomisch. Wenn ich nicht genau weiß, was ich wissen will, muss ich alles erheben. Und das ist sehr aufwendig. Und wenn wir eine Theorie hätten, die uns schon vorher zeigt, was ungefähr interessant sein könnte, ist das auf jeden Fall besser. Und zu dieser Fraktion gehört jemand, der heißt Dirk Helbing, ursprünglich Physiker, hat jetzt allerdings einen Soziologie-Lehrstuhl an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Und er hat sehr viel ehrgeizigere Pläne als die Jaron Lanier beschrieben hat, diese übliche kommerzielle Praxis. Er hat ein internationales Konsortium angeschoben, an dem auch viele Universitäten beteiligt sind, auch deutsche Universitäten. Dieses Konsortium heißt Future ICT und das ist im Moment in der Projektphase. Und der Zweck von diesem Konsortium ist, kollektives Verhalten zu erforschen und Massenpsychologie. Dieser Helbing hat bisher sich hauptsächlich für Verkehrsströme interessiert. Also wie müssen Straßen gemacht sein, wie müssen Ampeln geschaltet sein, wie verhalten sich Autofahrerinnen und Autofahrer und wie müssen wir das bauen, damit möglichst wenig Chaos entsteht und möglichst wenig Leute etwas falsch machen. Und jetzt sagt sich Helbing, kann es nicht sein, dass es generell solche sozusagen Verhaltensregelmäßigkeiten gibt? Können wir nicht generell Verhalten auch außerhalb des Straßenverkehrs auf eine ähnliche Weise studieren? Und können wir nicht möglicherweise Tendenzen auf eine ähnliche Weise vorhersagen, wie wir Grippeepidemien vorhersagen können? Genau, und worum geht es da bei ihm? Er plädiert dafür, dass man mit Future ICT sogenannte Krisenobservatorien schafft. Und was sind Krisen? Krisen sind zum Beispiel Meinungsumschwünge in der Bevölkerung, systemgefährdende ökonomische Probleme. Also er spielt dann auf die Wirtschaftskrise seit 2008 an, also die sozusagen viele Leute unvorhergesehen getroffen hat. Und wenn man jetzt mehr Daten erhoben hätte, hätte man das vorher absehen können. Das ist sozusagen die Idee. Oder auch so eine Art Revolutionsprävention. Nämlich die Revolution in Ägypten und Tunesien war sozusagen auch unvorhersehbar, aber es sind ja sogenannte Twitter-Revolutionen gewesen, das heißt, soziale Bewegungen haben sich vorher des Internets bedient und man hätte, wenn man bestimmte Indikatoren noch dazugenommen hätte, das vielleicht vorhersehen können, dass das so ist. Es gab dann auch Kritiker, die Helbing dafür kritisiert haben, dass sie gesagt haben, das hätte man niemals vorhersehen können, weil das Ganze ist doch ins Rollen gekommen, nachdem in einer tunesischen Stadt sich ein Student verbrannt hat, weil die Polizei ihm seinen Gemüsestand zerkloppt hat und seine Lebensgrundlage damit weg war. Dann haben Leute angefangen, Polizeistationen zu stürmen und so hat es sich ausgebreitet. Ist natürlich eine fatale, diese Kritik ist meines Erachtens eine fatale Verwechslung von Anlass und Ursache. So, und das wäre ungefähr auch Helbings Argument, dass also es gibt eine Menge zufällige Ereignisse, die wir nicht vorhersehen können, aber wir können sozusagen grundlegende Trends möglicherweise durch diese Krisenobservatorien festhalten. Und jetzt ist es nicht so, dass der Helbing ein Reaktionär wäre oder ein Dummkopf. Ist er nicht. Genau, also ich muss noch kurz was vorwegschicken. Okay, wie stellt er sich das sozusagen vor mit der Datensammlung? Also er sagt so, es gibt so zwei Möglichkeiten. Man kann sozusagen die Daten von unten sammeln und von oben. Das Sammeln, und das sollte man beides tun. Das Sammeln von unten ist wie Wikipedia. Alle sind eingeladen mitzumachen, Daten für eine Plattform zu liefern. Das ist die Datensammlung von unten. Das ist sozusagen, hat auch so einen demokratischen Touch. Und dann gibt es die Datensammlung von oben. Und das wird bezeichnet er als ein sozusagen als Idee, dass weltweit auf der, also dass weltweit Sensoren verteilt werden, sogenannte Smart Chips, die zum Beispiel in den neuen deutschen Personalausweisen drin sind. Und er hat dann die Idee, dass ein planetarisches Nervensystem entsteht. Und von jedem Punkt, überall, wo ich so einen Sensor habe, kann ich also Daten rausziehen und mir dadurch einen Eindruck vom Zustand der Welt schaffen. Und wie gesagt, jetzt ist natürlich die Frage, kann man mit sowas nicht Missbrauch betreiben? Das ist nicht eine schreckliche Utopie, die er uns da zeigt. Und jetzt, ich sagte ja schon, Helbing ist sozusagen weder ein Reaktionär noch ein Dummkopf. Er sagt dann zum Beispiel, was als kriminell gilt, ist bis zu einem gewissen Grad Definitionssache. Auch ob jemand Terrorist ist oder Freiheitskämpfer. Denn man kann natürlich fragen, wenn wir unsere Freiheit im Hindukusch verteidigen, wo werden dann die Menschen am Hindukusch ihre Freiheit verteidigen? Ein weiteres Problem ist das folgende. Wenn man praktisch die gesamte Bevölkerung, also Millionen Menschen, überwacht, dann wird es durch die Imperfektion des Machine Learning und der Machine Learning Algorithmen, selbst wenn sie zu 99,99% genau sind, eine ganze Menge Personen geben, die fälschlicherweise verdächtigt werden. Und Helbing möchte gerne diesem Problem begegnen durch möglichst große Demokratie und Transparenz. Er vertritt sogar die These, dass perspektivisch der Kapitalismus dadurch abgeschafft wird, weil sozusagen den Unternehmen die Komplexität der Vorgänge, die auf der Welt passieren und die für ihre Ökonomie relevant sind, über den Kopf wachsen werden. Also werden sie nicht umhin kommen, Leute partizipieren zu lassen an diesen Projekten. Wenn man allerdings genauer hinschaut, schwebt also dem Helbing sowas vor wie eine erweiterte Konsumenten- und Konsumentinnen-Demokratie. Das ist so, wie wir bei Amazon wir können halt vielleicht das Sortiment vielleicht mitbestimmen durch unsere Kaufentscheidungen und durch unsere Sternchen, die wir verteilen. Das ist die Art von Demokratie, von der Helbing meint, dass es da unbedingt mehr von geben muss, aber es ist keine Produzentinnen- und Produzentendemokratie. Also die Leute, die im Lager bei Amazon arbeiten, kommen in seinen Artikeln nicht vor. Okay, und im Moment ist es eben so, dass das eben nur ein Projekt ist. Also wo man auch, das ist generell so, vielleicht darf ich hier nochmal einen kurzen Exkurs machen, die Psychologie hat von jeher immer, und auch andere Wissenschaften haben jeher versucht, natürlich von neuen Technologien zu profitieren. Also das Big Data ist ja nicht das erste. Wir haben eine ähnliche Entwicklung gehabt in den bildgebenden Verfahren der Neurowissenschaften. Und immer, wenn wir uns mit sowas beschäftigen, stehen wir vor der Frage, wie können wir als Laien, oder ich würde mich jedenfalls als Laie bezeichnen in dem Zusammenhang, wie können wir als Laien unterscheiden, was ist eigentlich realer Erkenntnisfortschritt, was können diese Leute, unabhängig davon, wie wir das ethisch oder politisch beurteilen, und was ist eigentlich nur sozusagen Marktschreierei. Also die Leute, die mit bildgebenden Verfahren operieren, da gab es ja auch einige, die uns versprochen haben, was alles passieren wird, wenn das erstmal ordentlich vorangetrieben ist. Und ein ähnliches Problem haben wir in dem Big Data Bereich auch. Es gibt unter anderem es gibt viele Leute, die sozusagen die Vorstellungen, die mit Big Data verbunden sind, kritisieren. Es wird zum Beispiel kritisiert, dass also die Komplexität der Prozesse, die man da beobachten müsste, um soziale Phänomene vorherzusagen, so groß ist, dass selbst die heutigen Rechner, die so riesige Kapazitäten haben, es trotzdem nicht leisten können. Also ein Statistiker spricht dann davon, man komme schnell in den Bereich, wie viele Sterne gibt es im Universum, also von den Größenordnungen her, was die Variablen angeht. Weitere Kritik von einem, von zwei, ich glaube, sie sind Soziologinnen, Dana Boyd und Kate Crawford ist, am Beispiel machen sie das von Tweet-Analysen, dass sie dann sagen, naja, also ganz viele Dinge werden in den aktuellen Forschungen über Twitter gar nicht berücksichtigt. Also zum Beispiel, dass User mehrere Accounts haben. Das heißt, dass also hinter mehreren Accounts weniger Personen stehen, als man dachte. Oder dass hinter einem Account auch gar keine Person steht, sondern es einen automatischen Bot gibt, der Content, also Inhalte generiert und so tut, als wenn er eine Person wäre. Und die beiden treten also als scharfe Kritikerinnen von Big Data Methodologien auf. Das Interessante ist allerdings, dass Kate Crawford für Microsoft Research arbeitet. Das heißt, diese Konzerne können sich nicht nur leisten, sozusagen die Leute anzustellen, die ihre Technologien vorantreiben. Sie stellen die Kritikerinnen und Kritiker auch noch ein, weil aus der Kritik kann man etwas lernen. So, und wie gesagt, achso, bitte. Aber würden richtige Kritiker sich da einstellen lassen? Keine Ahnung, das müsste man Kate Crawford sagen, oder man müsste fragen, oder man müsste sozusagen, hat dann eine Vorstellung und sagt, okay, das ist eigentlich keine richtige Kritik, weil die Person verkauft sich eben an den Konzern. Ich wollte jetzt das gar nicht bewerten. Vielleicht macht die tatsächlich eine vernünftige Kritik und sagt sich, naja, ich muss auch sehen, wie ich meine Brötchen verdiene und wenn mein Gegner mich dafür bezahlt, umso besser. Ich wollte nur sagen, diese Konzerne sind sozusagen so reich, dass sie das beides machen können und Kritik stört sie überhaupt nicht, sondern sie versuchen, Kritik für sich zu nutzen. Aber ich wollte nicht, damit nichts über die Person sagen, sozusagen. Aber es stimmt, natürlich ist tatsächlich die Frage, ob es nicht noch radikalere Formen von Kritik gibt, wo man dann beim Bewerbungsgespräch mich wieder angerufen wird. Rufen Sie mich an, wir rufen Sie an, genau. Future ICT ist erstmal nur ein Vorhaben. Es kann sein, dass da so und so viel Prozent von Marktschreierei ist. Wir wissen nicht, ob das je klappen wird, was die da vorhaben, auch wenn sie noch so großes Konsortium sind, das kann man auch auf ihrem eine eigene Webseite, da könnt ihr euch das nochmal anschauen, wer da alles beteiligt ist. Wissen wir nicht, ob da was draus wird, aber was Helbing und andere gesagt haben, was man jetzt schon machen kann und was auch tatsächlich gemacht wird, das sind sogenannte Real-Life-Experimente. Also wir können, die Idee ist, wir können Userinnen, Userverhalten jetzt schon beobachten und versuchen, daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Und jetzt komme ich sozusagen von der Soziologie zur Psychologie her, nämlich die Psychologie fängt an, erste bescheidene Schritte zu machen. Und ich habe dabei allerdings einen großzügigen Psychologiebegriff. Das heißt, ich habe mir einige wenige Fachartikel angeguckt, wo empirische Untersuchungen durchgeführt wurden. Und entweder waren also die Leute selber Psychologinnen und Psychologen oder sie waren vielleicht keine Psychologen, sondern Informatiker oder sonst irgendwie in technologieaffinen Berufen, aber haben zum Beispiel sich auf psychologische Theorien gestützt, wie zum Beispiel Festingers Theorie des sozialen Vergleichs, wo man guckt, wie vergleichen sich User untereinander und so weiter. Und interessant ist, es gibt in der britischen Tageszeitung The Guardian, die haben einen eigenen Psychologie-Blog, der heißt Headquarters. Genau, ein schönes Wortspiel. Und da hat ein Autor hat einen Beitrag geschrieben, er heißt Chris Chambers, hat einen Beitrag geschrieben, The Changing Face of Psychology, das wandelnde Gesicht der Psychologie. Also die Frage, was sind die Trends der Psychologie im 21. Jahrhundert, was ist nötig, was müssen wir schaffen? Und er sagt, er hat mehrere Antworten, aber eine seiner Antworten ist, wir brauchen bigger data. Und wir brauchen größere Verarbeitungskapazitäten. Und es sei jetzt schon so, sagt er, dass Psychologen zunehmend mit Organisationen zusammenarbeiten, die große Mengen an Daten erheben. Und er erlaubt sich dann einen kleinen Scherz und sagt, nein, er meine nicht den GCHQ, also nicht den britischen Geheimdienst, sondern, man weiß nicht genau, welche Organisation er meint, das führt er nicht aus, aber er könnte zum Beispiel Facebook meinen. Facebook ist ein beliebter Kooperationspartner für diese sogenannten Real-Life-Experimente. Es gibt auch andere, die Dating-Plattform OkCupid zum Beispiel. Aber wir bleiben mal bei Facebook. Und zwar habe ich mir jetzt zwei Untersuchungen angeguckt, die in dem Journal der Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, veröffentlicht werden. Das ist, glaube ich, ein sehr renommiertes Journal. Und da haben wir so drei Forscher, einer von denen arbeitet auch wieder für Microsoft Research, so viel zur Unabhängigkeit der Wissenschaft, haben sich die Frage gestellt, welche Eigenschaften von Usern können wir eigentlich entdecken, wenn die User uns ihre Facebook-Likes zugänglich machen. Die haben also User angeschrieben und gefragt, dürfen wir eure Likes sehen? Und es waren ungefähr 58.000, bei 58.000 Usern haben sie das gemacht und sie haben sich speziell für Likes interessiert, von was man halt so, welche Fernsehserien man gerne guckt, welche Kleidung man gut findet. Sie haben sich Profilfotos angeguckt. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie parallel sozusagen Fragebögen an die Leute verschickt haben, unter anderem psychometrische Tests zu den Big Five Persönlichkeitseigenschaften und andere Dimensionen. Und die Frage war, können wir aus den Likes vorhersagen, was die Leute in den Fragebögen ankreuzen und wie eng oder nicht eng korrelieren diese Werte miteinander. Sie haben in dem Artikel, der ist nur 4 Seiten lang, Sie haben nicht erklärt, mit welchem Prozedere, also wie Sie drauf gekommen sind, dass bestimmte Likes Indikatoren für etwas anderes sein können. Sie sagen zum Beispiel, dass bestimmte Likes, wo wir eigentlich glauben, dass sie etwas vorhersagen, gar nicht so eng damit assoziiert sind. Also zum Beispiel Internetkampagnen gegen Homophobie ist kein guter Prädiktor für Homosexualität von einem User. Weil das ist sozusagen nicht mit dem Merkmal nicht eng assoziiert und viele Leute, die das, also ich spreche jetzt immer so, wie die sprechen, ja, also viele Leute, die das Merkmal sozusagen haben, die müssen sich nicht unbedingt an den Kampagnen beteiligen. Aber sie verraten jetzt auch nicht, wie sie von Likes, die scheinbar gar nichts damit zu tun haben, dann auf die Traits, also auf diese Eigenschaften gekommen sind. Das genaue Prozedere verraten sie nicht, aber was sie verraten, sind dann sozusagen Korrelationsmaße. Und ich wollte mir eigentlich eine Notiz dazu machen, aber ich muss es mal ganz kurz raussuchen, also es gibt, um euch mal einen Eindruck davon zu geben, was man gut vorhersagen kann. Also relativ gut vorhersagen kann man zum Beispiel aus den Likes, und das ist vielleicht auch nicht so überraschend, sozusagen binäre Merkmale. Also ob Leute Drogen benutzen oder nicht, ob Leute Caucasian oder African American sind, mehr für die Democrats oder die Republicans sind, also so eine US-Studie, ob sie gay sind oder nicht, Lesbian, Gender, solche Merkmale sind lässt sich zu 85% richtig vorhersagen aus den Likes, angeblich. Und dann gibt es eben noch so skalierte Merkmale wie Intelligenz, und da haben sie auch einen Korrelationskoeffizienten rausgerechnet, und dann kommen da zum Beispiel so seltsame Sachen raus, wie dass die Frage, welche Fernsehserien, ich kannte die alle nicht, die dort aufgeführt waren, deswegen kann ich euch nicht erklären, wie man sich das vorstellen soll, aber dass, wenn man bestimmte Fernsehserien als Like angibt, man nicht so intelligent ist, das ist ein Prädiktor für niedrige Intelligenz und andere sind Prädiktoren für hohe Intelligenz. Und ich gucke jetzt gerade mal, also zum Beispiel, was man aus den Likes relativ gut vorhersagen kann, ist die Dichtheit des Freundschaftsnetzwerks auf Facebook. aber von den Persönlichkeitsmerkmalen zum Beispiel Offenheit für neue Erfahrungen. Ich habe keine Ahnung, wie das miteinander assoziiert ist und es wird auch nicht im Detail erklärt, aber das behaupten Sie, also dass es eine hohe Korrelation gibt zwischen dem, was die Leute in den Persönlichkeitsfragebogen angekreuzt haben und dem, was der Computer gesagt hat, was aus den Likes sich ergeben müsste als Wert. Okay. Und natürlich ist die Frage, also in jedem guten Fachartikel gibt's dann so eine Chapter Result, so was ziehen wir denn jetzt für Schlussfolgerungen daraus? Und natürlich, wie originell, kommen die Autorin in dem Fall auf eine kommerzielle Anwendung, wenn wir zum Beispiel etwas wissen über die Neurotizismuswerte von Usern. Dann können Versicherungskonzerne, wenn sie Anzeigen schalten, sozusagen ihre Werbestrategie darauf abstimmen. Also eher unsichere User wird sozusagen, da wird eher die Sicherheit vermittelt, die das Sicherheit betont, die das Produkt vermittelt. Und bei selbstsicheren Usern, die müssen eher auf die Gefahren hingewiesen werden, weil die sich für unverwundbar halten. Und so können also unterschiedliche Anzeigen geschaltet werden. Und sie sind dann aber auch so, und das gehört auch zum guten Ton, dass man also das bedenklich findet, dass also Eigenschaften wie zum Beispiel eine sexuelle Orientierung, dass wenn die also tatsächlich aus sozusagen halböffentlichen Einträgen sichtbar sein sollte, das sei ja sehr bedenklich, wenn da also Konzerne oder Regierungen oder Facebook-Freunde Zugriff drauf haben und das sei sehr bedenklich, dann müsste man was machen. Also dieses Bedenken tragen, das gehört schon immer auch zum Geschäft dazu, das muss man auch immer bringen, sonst entstünde ja der Verdacht, dass man da irgendwie parteilich wäre oder so. So, und dann gibt es eine andere Untersuchung und die ist durch die Medien gegangen und das habt ihr vielleicht verfolgt. Eine andere Untersuchung, also in dieser Untersuchung, die ich jetzt vorgestellt habe, sind ja die User gefragt worden, ob sie sich daran beteiligen möchten. In der nächsten Untersuchung sind sie nicht gefragt worden. Da war die, also sind ungefähr 10-mal so viele Leute, ich glaube 680.000, haben unfreiwilligerweise an dieser Erhebung teilgenommen. Und man hat sich also gefragt, also es gibt so psychologische Theorien über emotionale Ansteckung. Also wie übertragen sich sozusagen Gefühle von einer Person auf die nächste oder in sozialen Netzwerken? Und bisher ist man davon ausgegangen, dass also zum Beispiel nonverbale Signale unheimlich wichtig sind oder sozusagen unmittelbare affektive Beteiligung. Und dann sagen die Forscher, nein, das ist so gar nicht. Wir können nachweisen, dass wir das sogar ohne, dass Leute sich sehen können, dass wir trotzdem Ansteckung von Emotionen simulieren können. Und was haben sie gemacht? Sie haben, und ich kannte das vorher selber nicht, weil ich nicht bei Facebook bin, aber es gibt anscheinend, also es ist wieder US-Facebook, eine Newsfeed-Funktion, wo man sozusagen sehen kann, was andere User, mit denen man irgendwie so assoziiert ist, posten. Und was die jetzt ohne Wissen der User gemacht haben, ist diese Feeds zu manipulieren, nämlich auszusortieren, dass manche Leute, also es gibt eine Kontrollgruppe, wo nichts gemacht worden ist, dann gibt es eine Gruppe, wo die überwiegend positive Nachrichten bekommen haben und welche, die überwiegend negative Nachrichten bekommen haben. Das hat man mit einem linguistischen Programm gemacht, was also bestimmte Emotionswörter sucht und findet. Und dann hat man das Postingverhalten derer analysiert, die die Nachrichten bekommen. Und siehe da, bei den Leuten, die also eher Meldungen mit negativen Nachrichten bekommen, die posten dann mehr selber negative Nachrichten und umgekehrt. Und das wird sozusagen interpretiert als eine Form von Verbreitung von Emotionen über das Internet. Allerdings muss man jetzt hier einschränken. Am Ende des Artikels gestehen die Autoren ein, dass die gemessene Effektstärke sehr eher gering ist. Also das Problem ist, dass in der Darstellung von dieser Studie wird sozusagen die Gesamtzahl der Wörter dargestellt, die sie analysiert haben, und die bewegen sich in Hunderttausenden von Wörtern. Und dann ist dann entsprechend diese Änderung, die sich durch das Postingverhalten ergibt, also ich poste jetzt mehr, selber mehr negative Wörter, zum Beispiel Ärger oder so, sozusagen, das bewegt sich dann nur im Prozentbereich. Also man kann nicht sehen, wie stark dieser Effekt eigentlich ist. Sie sagen dann, der Effekt ist noch relativ gering, das kann man bestimmt noch besser machen. Aber auf der anderen Seite ist ja so, dass Gefühle eigentlich man für was relativ Stabiles gehalten hätte und unsere Manipulation war sehr klein. Und es ist doch erstaunlich, dass man mit einer sehr kleinen Manipulation sozusagen die Laune der Leute irgendwie verändern kann. So, und das ist sozusagen dann in der Öffentlichkeit, hat das dann Ärger gegeben, weil das rausgekommen ist und sich dann User also beschwert haben oder sich bei Facebook abgemeldet haben. Man kriegt ja seine Daten nicht zurück, so viel ich weiß, aber man produziert dann keine weiteren mehr. So, also das gab Ärger und ging auch durch die Zeitung. Und Facebook hat sich so, glaube ich, halb entschuldigt und dann teilweise aber auch gesagt, ja, man muss doch der Forschung auch zur Verfügung stehen. Vielleicht soweit erstmal, was diese empirische Seite dieser Problematik angeht. Und jetzt, ich habe ja angekündigt, dass ich noch, oder dass man sich natürlich jetzt fragt, was ist jetzt, warum trägt man sowas auf einer Ferienuni kritische Psychologie vor? Das ist doch alles grauenvoll. Gerade deswegen, mich hat es nämlich, und deswegen habe ich den Vortrag Kontrollwissenschaften genannt, mich hat es an einen Terminus erinnert, der noch aus einer Zeit stammt, wo es noch kein Internet gab und von jemandem, der das Internet auch als Medium, als allgegenwärtiges Medium nicht mehr erlebt hat, nämlich Klaus Holzkamp. Der hat von der Psychologie schon in den 70er Jahren, denke ich, als Kontrollwissenschaft gesprochen. Und ich glaube, dass er diesen, ich habe das nicht überprüft, aber ich glaube, dass er diesen Terminus von der Frankfurter Schule geklaut hat. Und was meint er mit Kontrollwissenschaft? Er sagt, okay, die Grundidee der Mainstream-Psychologie ist, ich stelle eine Hypothese auf, ich manipuliere zum Beispiel im Labor das Verhalten von Leuten und gucke, wie sie sich verhalten und dann kann ich einen statistischen Zusammenhang darüber aufstellen. Und das kommt eigentlich dem Interesse von der, also damals in marxistischen Diktionen, der herrschenden Klasse entgegen. Man möchte gerne das Verhalten der Bevölkerung kontrollieren. Und deswegen möchte man Verhalten vorhersagen können. Und deswegen trifft sich die Wissenschaft, wenn also als Beleg für eine korrekte Verhaltensvorhersage ein Beleg für eine gute Theorie ist, dann trifft sich dieses Interesse mit dem Interesse sozusagen von Leuten, die an der Macht sind, dass man also das Verhalten der Bevölkerung gut vorhersagen kann. Und als ich dieses Big Data Zeug gelesen habe, habe ich gedacht, gegen das, was in Big Data probiert wird, zumindest probiert wird, sind sozusagen die Laborexperimente, die wir aus der Psychologie kennen, reines Kinderspielzeug. Weil wir mit sozusagen viel größere Bevölkerungsgruppen einbeziehen und viel größere Erkenntnisansprüche dort damit verbunden werden, egal ob sie jetzt erstmal, egal ob sie berechtigt sind oder nicht. Kurzer Einschub, das kann man sich natürlich fragen, ob sie berechtigt sind, weil was machen wir eigentlich mit etwas, was Klaus Holzkamp schon beim Laborexperiment problematisiert hat und was bei den Big Data Leuten Rückkopplungseffekte heißt. Das heißt, was machen wir eigentlich damit, wenn sich jetzt rumspricht, ja scheiße, Facebook manipuliert uns, ich muss sozusagen in meinem Posting verhalten, kann ich auch mitbedenken, dass irgendwas möglicherweise mit den Postings, die ich bekomme, nicht stimmt. Und dann kann ich meine Freunde mit der guten alten E-Mail anmailen und fragen, so, was ist los oder so, wenn ich so viele negative Posts übermäßig bekomme. Bei den Big Data Leuten sind das Rückkopplungseffekte und die Idee ist, dass man diese Rückkopplungseffekte auch schon mit einplant und dann kann das Programm wieder darauf reagieren und so weiter. Insofern stellt sich die Frage, wie berechtigt sind eigentlich diese Erkenntnisansprüche? Trotzdem sollte man es, glaube ich, nicht völlig abtun und sagen, da steckt ja eh nichts drin, weil diese Leute beanspruchen, also jemand wie Helbing, zum Beispiel baut sie seine Krisenobservatorien auf, um Politikberatung anbieten zu können. Er will in Zukunft dann zu einer Regierung gehen und kann sagen, hier, wir haben aus unseren Datenanalysen 3 Szenarien entwickelt, das und das könnte passieren, das ist so und so wahrscheinlich, das könnte passieren, das ist so und so wahrscheinlich oder das. Und jetzt überlegt euch mal, was ihr macht. Und da gab es dann auch Kritik daran, wenn dann zum Beispiel der Algorithmus rausgefunden hat, brennt alle Ölquellen nieder, kein Mensch weiß warum, das sozusagen eine gute Handlungsempfehlung sein soll, aber Politiker fühlt sich dann sozusagen unter Druck gesetzt, das auch zu machen, weil die Maschine hat es ja, ist sozusagen, kommt zu dem Resultat. Das ist sozusagen sehr polemisch, weil Helbing würde sagen, nein, so direkte Handlungsempfehlungen geben wir nicht, wir machen eigentlich nur Szenarien auf. Aber auch Szenarien legen ja bestimmte Handlungsempfehlungen zumindest nahe. Und insofern glaube ich, dass wenn dieser Forschungsstrang sich also weiterentwickelt und aus den Literaturlisten, die ich gesehen habe, bei meinen auch wieder Online-Recherchen, also Google Scholar weiß jetzt, womit ich mich gerade so beschäftige, wenn ich mir die Literaturliste angucke, ist das ein sehr reges Forschungsfeld und ich glaube, das sollte man im Auge behalten. Und ich glaube, dass das, was Holzkamp oder möglicherweise auch vor ihm Adorno Kontrollwissenschaften genannt hat, dass das jetzt eigentlich erst seine, möglicherweise jetzt erst seine volle Blüte entfaltet. Das waren die Dinge, die ich rausgefunden habe und jetzt können wir vielleicht Rückfragen und Diskussionen machen.